mit Bekleidung, was weit ist. So ist das im Islam. Ich erkläre es Ihnen, wie das im Islam ist. Mit weiten Bekleidung und das sollte nicht sehr, sage ich jetzt, durchsichtig sein und so weiter. Mit Niqab, das nennt man heutzutage Burqa. Die meisten Burqa, die sagen Burqa. Burqa ist natürlich eine Bezeichnung für eine Art Bekleidung in manchen Ländern. Das ist nicht überall so. Auf jeden Fall, das ist, dass die Frau auch ihr Gesicht bedeckt. Ich vertrete die Ansicht, dass die Frau, wenn sie das will, sie kann das machen. Aber sie muss das nicht. Aber mit Hijab, dass die Frau sich bedeckt, das ist eine Sache, die im Islam, im Christentum und im Judentum bekannt ist. Das ist für mich der Al-Hijab. Ich hoffe, dass das... Also nicht nur Kopf. Ja, das ist die Sache. Schauen Sie mal, ich meine, wenn eine Frau nur Kopf bedeckt, dann ist das nicht, was im Koran steht oder was der Prophet uns erklärt hat und wie die Frauen damals verstanden haben von der Religion. Und bitte, wir reden über Religion. Und wir müssen bitte unterscheiden zwischen religiösen Themen und diese Themen, die bleiben. Und zwischen Gewohnheiten. Normalerweise haben Sie auch das Wissen und ich habe Ihnen versprochen am Anfang, dass ich sachlich bleibe und dass wir das wissenschaftlich, das wird mit Beweisen, mit Belegen sprechen und ich bin zu Ihnen ehrlich. Dann Gewohnheiten, wir haben im Islam Gewohnheiten und wir haben religiöse, sage ich jetzt, gottesdienstliche Handlungen. Die Gewohnheiten, die sind im Bereich Essen, Trinken, Bekleiden, Verträge, Handel, Häuser, Straßen. Es wird Sachen, die Allgemeinheit betreffen. Jeder hat das, ob Muslim, nicht Muslim und so weiter. Diese Gewohnheiten in unserer Religion, die bleiben Gewohnheiten und alle Gewohnheiten erlaubt, solange die Religion das nicht ändert. Die Religion ändert die Gewohnheiten, entweder die werden diese Gewohnheiten Pflicht oder empfehlenswert oder verboten oder zum Beispiel unbeliebt. Mit Hijab ist es eine Gewohnheit, die der Islam bestätigt hat und Allah hat es im Koran gesagt, dass die Frauen sie ihre Ausschnitte hier bedecken sollen. Und wenn die Ausschnitte bedecken sollen, da sagt man, die Frau sozusagen verhüllt sich von Kopf bis zu Füßen. Und die Gelehrten des Islam, unter den Gelehrten des Islam, gibt es zwei Ansichten. Manche sagen, diese Bedeutung heißt, dass die Frau auch ihr Gesicht bedeckt. Und deshalb, manche Gelehrten des Islam sagen, die Frau muss ihr Gesicht bedecken. Manche sagen, ihr Gesicht, aber sie lässt zwei Augen frei. Manche sagen, ein Auge frei. Ja, es gibt diese Ansichten, damit man weiß. Ich habe gesagt, wir wollen hier miteinander reden, nicht übereinander. Manche andere Gelehrten sagen, es gibt Belege in der Religion, zum Beispiel eine Frau hat mit dem Propheten gesprochen und man könnte ihre Wangen sehen. Und wenn man ihre Wangen sieht, das bedeutet, das Gesicht war nicht bedeckt. Ja? Und deshalb sagen sie, die Frau darf ihr Gesicht zeigen und ihre Hände, aber wenn sie will, und das finde ich tolerant, das finde ich auch barmherzig, dass man der Frau das Recht gibt, wenn sie sich bedecken möchte, auch ihr Gesicht, dass sie das macht. Und das ist im Islam. Es gibt diese zwei Ansichten. Aber mit Hijab, das bedeutet mit Kopf und mit sage ich jetzt, Schulter und Körper und so weiter, da gibt es hier unter allen muslimischen Gelehrten, unter allen Muslimen, keine unterschiedlichen Ansichten, dass die Frau sich bedeckt. Übrigens, ich habe das auch gesagt, nicht, dass man sagt jetzt, er hat gesagt, es gibt auch im Judentum und Christentum, die Belege sind klar, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, dass die Frau ihr Haupt bedecken sollte. So ist das in unserem. Bitte schön. Sie sprachen in Ihrem Vortrag und in den einleitenden Worten sehr oft, das ist nicht der Islam, das ist die Tradition. Und wenn sie dies sagten, war bei Tradition dabei, ich sag mal das Böse, ob Mord, ob Zwangsehen etc. Frage 1. Leben mehr Muslime nach dem Islam oder nach der Tradition? Und Frage 2. Gibt es im Islam die Möglichkeit, bei Allah um Vergebung zu bitten, wenn ich nach der Tradition, / nach dem Bösen gelebt habe? Und komme ich dann auch ins Paradies? Ja, danke ich Ihnen. Erstmal nicht alles von Tradition, ich wiederhole die Frage. Leben die Muslime eher nach Tradition oder nach Religion? Was sind die sozusagen die Prozente und was ist die Zahl, wenn wir abwägen werden, wie viel und wie viel? Das habe ich nicht so ganz genau gerechnet, aber das kann ich Ihnen sagen. Auf jeden Fall, das ist eine Sache. Zweitens, ob wir im Islam Verzeihung, Vergebung für die Sünden haben und wenn man Schlechtes getan hat, ob man seine Sünden verziehen bekommt von Gott oder nicht. Das, ich sage Ihnen erstmal, nicht alles, was in Tradition ist, ist Böses. Das ist klar. Es gibt gute Traditionen. Ich finde zum Beispiel, was früher auch hier in Deutschland war, dass die Frau immer auf der rechten Seite des Mannes bleibt, die rechte Seite des Mannes ist, ja, das finde ich gut. Wissen Sie, warum war die Frau immer auf der rechten Seite des Mannes? Zum Beispiel bei Heirat und wenn sie mit ihm ging und sowas, weil er damals Schwert getragen hat. Ja, und wenn, und die Frau ist hier, wenn jemand sie, ihr Schaden zufügen will, dann macht er sofort und er verteidigt seine Frau. Das finde ich schön. Ohne Schwert. Deshalb, manche Traditionen sind schön. Zum Beispiel Tradition, wenn sie kommen zu einer Person und der empfängt sie schön und gut und gastfreundlich. Wie hier die Universität oder die TU Ilmenau mich empfangen hat. Ich danke nochmal. Das sind schöne Sachen. Aber es gibt manche traditionelle Haltungen, die nicht gut sind. Der Islam hat diese Traditionen verboten, wie zum Beispiel das Töten von Mädchen, wenn sie lebendig sind. Weil das Tradition war. Leben die Muslime nach Religion oder nach Tradition? Ich will mich nicht unbeliebt machen bei Muslimen, aber leider muss ich mich jetzt unbeliebt machen, indem ich Ihnen sage, die meisten Muslime leben nach Tradition und nicht nach Religion. Die meisten Muslime leider auch, sie haben ihre Religion nicht richtig gelernt, weil jeder so gelernt hat, meine Großväter, meine Väter haben das getan und ich mache wie sie. Aber jetzt, dass ich Ihnen sage, 90% zu 10% oder 20% zu 70% und 10% weiß ich nicht, da haben Sie Nein gesagt, Forsa-Institut und sowas, habe ich nicht. Gibt es Verzeihung im Islam? Natürlich gibt es Verzeihung im Islam, weil wir Menschen sind und jeder Mensch ist sündhaft und jeder Mensch macht Fehler. Es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Es gibt keinen Menschen, der behaupten kann, ich habe die absolute Wahrheit. Keiner hat die absolute Wahrheit in diesem Zusammenhang. Für uns Muslime, nur eine Person hat die absolute, oder sage ich jetzt, nur einer hat die absolute Wahrheit und das ist Allah, der einzige Gott, weil er fehlerfrei ist. Das ist die Sache. Deshalb, es gibt bei jedem Menschen, dass er Fehler begeht. Aber es gibt Möglichkeit, diese Fehler zu begleichen. Und im Islam haben wir drei Arten von Fehlern, die man begeht oder Sünden. Eine Sünde Allahs gegenüber, das wird mit dem Gott. Eine Sünde dem Menschen selber gegenüber und eine Sünde, die ist mit den anderen Leuten. Wenn man gegen Allah etwas getan hat, das bedeutet, man hat was Schlechtes gesagt, dann muss man Reue zeigen, indem man sozusagen im Herzen das verinnerlicht, dass man das, die Tat nicht mehr macht oder die Handlung oder das Wort nicht mehr sagt, nicht mehr macht, dass man versucht wieder gut zu machen und entschlossen, fest entschlossen ist, dies niemals mehr zu tun. Und das gilt auch, wenn man gegen sich selber was Schlechtes tut. Das geht um Sünde oder zum Beispiel, dass jemand Selbstmord begeht. Selbstmord ist verboten in unserer Religion. Und wenn man sich selbst getötet hat, dann hat man eine große Sünde in der Religion begangen. die sehr schlimm ist. Drittens, das ist die Sünde, die mit Unrecht verbunden ist, dass man zum Beispiel den anderen Unrecht getan hat. Dann gibt es hier, man muss Allah um Verzeihung bitten, die Tat, die Handlung, das Wort nicht mehr sagt, nicht mehr macht, nicht mehr praktiziert. Fest entschlossen ist, dass man das nie wiederholt. Und ein Bild für die Presse. Das Letzte ist, dass man den Leuten ihre Rechte zurückgibt. Das war nicht gut gewählt. Auf jeden Fall, das ist die Sache. Das bedeutet, aber passen Sie auf. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, Gott verzeiht und vergibt, dann mache ich alles, was ich will. Nein, so nicht. Weil wenn man das immer macht, das spielt man mit seinem Schöpfer. Und das akzeptieren wir nicht. Im Islam heißt nicht für uns, dass man Muslim geworden ist, dass man alles tun kann, was man will. Nein, wenn man Muslim ist, dann ist man verantwortlich. Und deshalb muss man die Würde der anderen ehren, die anderen respektieren. Man darf nicht den anderen Schaden zufügen bei ihrem Körper, bei ihrer Seele, bei ihrem Vermögen oder bei allen Themen, die mit den Menschen zu tun haben. Das ist in unserer Religion, weil die Werke zählen. Die Werke zählen. Aber jetzt, wenn ein Muslim zum Beispiel Schlechtes getan hat und dieser Muslim hat keine Reue gezeigt, Allah nicht um Verzeihung gebeten, diese Person wird am letzten Tag vor Allah stehen, beim Gericht, und Allah entscheidet. Allah ist der einzige Gott und er entscheidet, ob Allah diesem Menschen verzeiht oder bestraft. Die Entscheidung ist bei Allah, ist nicht bei uns als Menschen. Wir sind keine Richter, wir sind auch Menschen, die Sünden begehen. Bitte schön. Die Frage von mir, also es scheint ja so ein Problem zu geben zwischen dem theoretischen Islam und dem Islam, der gelebt wird. Also das haben wir ja eben mehr oder weniger gehört. Und da würde ich einfach mal wissen, wie ist denn eigentlich, also um hier auf das Thema der ganzen Veranstaltung zurückzukommen, wie ist denn eigentlich die Rolle der Frau im, sag ich mal, realen Islam? Und was tut, sag ich mal, theoretischen Islam dafür, dass die Rolle der Frau sich ändert? Gibt es sowas wie eine emanzipatorische Bewegung beispielsweise im Islam? Und haben die das vielleicht auch nicht mitbekommen? Oder ist es halt einfach so, dass wir sozusagen nur einen theoretischen Islam derzeit von ihnen sozusagen vorgeführt bekommen haben, der aber real einfach nicht existiert, weil die Leute anscheinend in einer Tradition verhaften, die sie auch so nicht ablehnen? Danke. Ich danke Ihnen für diese Frage. Ich denke, ich bin heute sehr froh, dass ich diese Frage bekommen habe. Das heißt, das hat sich gelohnt, dass ich heute gesprochen habe. Ehrlich gesagt. Das ist super. Natürlich, es gibt bei uns ein Problem, Praxis und Theorie. Wir sagen, das steht im Koran und Sunna. Aber es gibt auch Leute, die das praktizieren, die das Gute auch machen. Das heißt, nicht alle Muslime machen schlecht und nicht alle Christen machen schlecht und nicht alle Menschen machen schlecht. Es gibt gut und schlecht. Bei einem Menschen, es gibt kein Absolutismus, wenn es gäbe auf Deutsch. Absolutismus jetzt. Das Wort. Auf jeden Fall, es gibt nicht, dass man sagt, absolut gut oder absolut schlecht. Absolut Theorie, absolut Praxis. Gibt es nicht. Wie ist das mit dieser Bewegung, wie Sie meinen jetzt, wie in Deutschland, wie heißt die? Alles Schweizer und solche Sachen? Alice Schweizer. Schwarzer. Okay. Nicht, dass sie unser Leben schwarz macht in diesem Land. Auf jeden Fall. Schauen Sie mal. Das Wort ist sehr schwer. Emanzipation. Das ist schwer, wirklich. Und das ist schwer auch zu haben. Wir haben natürlich Stellung für Frauen heutzutage auch zum Beispiel in Deutschland. Schauen Sie mal. Es gibt in den Moscheen immer Gebetsräume für Frauen. Es gibt dort Frauen, die zusammenkommen, die ihre Religion lernen, die versuchen auch mit anderen Menschen zu reden. Die Frauen, wir predigen das auch, dass die Frauen sozusagen lernen, dass sie die Religion lernen, dass sie studieren. Es gibt bei uns, sage ich jetzt, in unseren Moscheen, Gemeinden, es gibt Ärztinnen, es gibt Ingenieure, es gibt auch sozusagen in der Gesellschaft Frauen, die tätig sind. Das heißt, es gibt diese Sache, dass wir sagen, Praxis und Theorie kann man verbinden. Aber wie weit? Wie weit? In manchen Ländern ist es so weit gegangen, dass sozusagen die Grenzen verschmolzen sind und da hat man keine Grenzen mehr. In anderen Ländern, da ist das noch begrenzt, dass wir dort dieses schweres Wort. Ja, ja, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall. Die Sache ist so, schauen Sie mal. Das heißt, was machen wir jetzt, damit wir das Praxis machen oder praktisch leben? Es gibt, wir geben, oder die Frauen jetzt, die machen alles, was die Männer auch bezüglich der Religion praktizieren. Und die fördern ihre Rechte und es wird von vielen Männern oder von vielen Leuten das sozusagen bestätigt, dass die Frauen das Recht haben. Oder wollen die Programme genau wissen, was wir machen? Zumindest, dass man sozusagen, also wegen der Böse, was ja hier sozusagen gesagt wurde, alles, Zwangsverheiratung und so weiter, dass man halt, sag ich mal, den Aberglauben in irgendeiner Art und Weise halt entsprechend bekämpft, beziehungsweise, dass man halt versucht, das durchzubringen und beispielsweise auch Imame, die das natürlich auch vertreten, also gibt es ja auch, dass man dagegen vorgeht, halt als das ist schön, wenn Sie sagen, aber wissen Sie, in bestimmten Gebieten, wenn jetzt ein Imam hier steht und er sagt den Leuten bestimmte Wörter, was ich gesagt habe, wissen Sie, wo der Imam landen wird? Glauben Sie mir, im Krankenhaus. Die werden ihn schlagen können. Weil bestimmte Leute, die können das nicht verstehen, wenn man ihnen sagt, in manchen Gebieten oder in Traditionen, die werden das nicht verstehen, wenn man ihnen sagt, wenn man ihm sagt, das darf man nicht tun, das ist im Islam anders. Der sagt ja, wir haben das seit Hunderten von Jahren. Du kommst heute und du willst das Ganze, was wir vor Hunderten Jahren gelernt haben, du willst das heute ändern? Wer bist du? Deshalb aber, ich sage Ihnen zum Beispiel ein Teil. In den meisten Moscheen zum Beispiel heutzutage, die Lehrerinnen, die den Kindern was beibringen oder mit Kindern, die sind Frauen. In meisten Moscheen gibt es sozusagen auch ein extra Platz für die Frauen. Und wir reden hier von Deutschland, aber es gibt auch in anderen Ländern. Und deshalb, ich habe das gesagt und ich sage nochmal, damit Sie das verstehen. Und ich gestehe das. Und ich danke auch dem deutschen Volk, auch dem Volk. Ja? Dass wir als Muslime zum Teil in manchen Bereichen den Islam besser praktizieren können als unsere Heimatländer. Und das ist mit Sicherheit so. Ich meine, wir können das nicht bestreiten in diesem Zusammenhang. Deshalb sehen Sie hier, dass die Frauen ein Gewicht haben. Und auch in manchen Ländern schon. Aber das ist ein Prozess. Das braucht noch Zeit. In manchen Gebieten gibt es bis heute zum Beispiel diese Rache. Racheakt. Wenn jemand von Familie getötet hat, dann muss jemand von der Familie getötet. Und das bleibt vielleicht 50 Jahre, 100 Jahre, das bleibt zwischen ihnen. Und wenn man den Leuten sagt, zum Beispiel von einer Familie, okay, sie haben jemanden von euch getötet, dann vergisst ihr das. Sagen ja, was sagst du da? Das ist unser Blut. Das geht nicht. Jetzt für einen Europäer vielleicht, oder für einen Deutschen, wenn er das hört, oder für eine deutsche Frau, wenn die sowas hören, sage ja, was ist das? Aber andere Länder, andere Sitten. Andere Länder, andere Sitten. Und manche Sitten sind gut, manche Sitten sind schlecht. Aber das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das wollen wir in diesem Zusammenhang erklären. Und man sollte uns als Muslime, die hier in Deutschland sind, betrachten, was wir, die hier in Deutschland leben, machen. Ich danke Ihnen. Bitte schön. Mein Name ist Schwan. Wir haben etwas gemeinsam. Die Deutsch ist Fremdsprache, mich auch. Wobei ich spreche wirklich gut Deutsch. Ich wollte erst eine Feststellung machen. Der Islam entstand 600 Jahre später als Christentum. Und wenn wir die 600 Jahre zurückdenken, dann haben wir im Christentum 1400, 1600, haben wir auch tiefsten Mittelalter, wo ganz schlimme Sachen passieren. Zum Beispiel die Hexenverbrennung. Ich wollte nur sagen, wenn man selber in die Geschichte zurückschaut, wird man kann man bestimmte Sachen auch relativieren. Aber ich habe eine Frage an Sie und eine zwei Fragen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen von einem Griechen, die im 6. Jahrhundert Syrien, weil sie sagten, sie sind aus Syrien, Jordanien bereist hat und hat dort Berichte geschrieben und hatte geschrieben, dass die Frauen dort auf den Märkten verkauft haben und die Männer zu Hause die Kinder gehütet haben und Essen gekocht haben. Und nun die Frauen, die meisten Liebhaber hatten, die waren die sozusagen angesehensten Frauen. Kann sein, dass der Islam ein bisschen dann die Rache an diese Frauen genommen hat? Das wäre die eine Frage, ob sie das kennen, die Geschichte. Und zweite, warum sie als Moslem eine fremde Frau nicht die Hand geben, das kann man nicht. Ich bin doch, das ist meine Marke, Frauen die Hand nicht geben. Aber bitte erstmal mit Frauen Hand geben, man sollte das nicht so nehmen, als ob das Verunreinigung wäre oder als dass Diskriminierung wäre, weil das gilt auch für die Männer. Das ist für Männer und für Frauen. Und das ist nur ein religiöses Gebot. Manche machen von diesem Gebot Gebrauch, andere nicht, aber sie haben das. Das hat nochmal mit Diskriminierung nichts zu tun, das hat mit Unterdrückung nichts zu tun, weil ich kann sagen auch, ich gebe einer Frau die Hand, sagt ihr nein, meine Religion sagt nein, dann sage ich ja, sie diskriminiert mich. Das hat mit Diskriminierung vor Unreinigung gar nichts zu tun. Erstens. Zweitens, übrigens, Christiansen und Maischberger haben mir die Hand nicht gegeben. Ne? Ja, ich meine, ich sage ihnen nur, weil man immer schreibt, ja, die haben ihm die Hand gegeben, der hat gesagt nein. Die haben weder die Hand gegeben, noch was anderes. Aber die haben mir diese Frage gestellt. Ja, das war's. Und ich sage das nochmal, ich habe meiner Frau wirklich versprochen, dass ich keine andere Frau berühre außer sie. Wirklich, das ist mit Wirklichkeit, ich rede im Ernst. Und ich bin treu in diesem Seminar, hoffentlich. Noch. Ob Frauen jetzt auf den Märkten gearbeitet haben und Männer zu Hause, wir haben das heute auch. Wir haben in manchen Ländern, die Frau arbeitet auf dem Markt und der Mann, der Pascha, der hat Wasserpfeife und der hat, aber diese Männer sind für uns Wasserpfeife. Der hat Wasserpfeife und der ist auch so. Deshalb sage ich Ihnen, der Islam nimmt keine Rache. Weil wenn der Islam Rache genommen hätte, dann hätte der Islam diese Rache genommen oder die Muslime von den Leuten, die den Propheten töten wollten. Die Mekkaner, die wollten unseren Propheten töten. Und deshalb ist der Prophet Mohammed von Mekka nach Medina ausgewandert. Er wanderte aus, deswegen, unter anderem natürlich. Als er Mekka befreit hat, später 8 Jahre, dann hat er die Leute freigelassen. Er könnte doch Rache nehmen in diesem Zusammenhang. Auch der Prophet Mohammed war einmal unter einem Baum, der schlief unter einem Baum, dann kam eine Person, der hat das Schwert genommen und der wollte den Propheten töten. Und er hat ihm gesagt, oh Mohammed, wer kann dich heute retten? Der Prophet sagte, mein Gott, Allah kann mich retten. Die Person zitterte und das Schwert fiel auf den Boden. Der Prophet ergriff das Schwert an und er sagte ihm, wer kann dich heute retten? Dann sagte die Person, was willst du mit mir machen? Der Prophet sagte ihm, schau mal, nimmst du den Islam an? Ja, sie sagt nein. Der Prophet sagte ihm, okay, was willst du machen? Der Mann sagte, ich werde gegen dich niemals kämpfen. Und ich werde die Muslime in Ruhe lassen. Der Prophet sagt ihm, du bist frei. Du bist frei. Deshalb haben wir im Islam keine Rache. Hätten wir diese Rache gehabt, dann wäre das anders gesehen. Und vergessen Sie nicht, dass die Christen und Juden bei uns Muslimen bis heute leben. Und sie haben ihre Kirchen, ihre Synagogen. Und das ist eine bekannte Sache, die wir wissen. Aber leider die meisten Leute wissen das nicht. Ich hoffe, dass ich nicht lang antworte. Oder soll ich kürzer machen? Ich bin im Markt, ich kann hier reden. Eine Frage, wir haben ja heute das Thema Stellung der Frau im Islam. Eine Gruppe, die ich komplett vermisse, wir sprechen über eine Gruppe, die heute nicht da ist. Doch, warum? Doch. Warum? Aber warum? Sie haben gesagt, das Verhältnis ist 30:1 zum Beispiel bei den Eintritten. Ja? Ja. Es reden Männer. Mir als Frau wäre es sehr, sehr unlieb, wenn Männer über mich reden würden. Und ich wäre nicht dabei und hätte nicht das sozusagen Recht und auch die Möglichkeit, meine Stimme hier selbst zu erheben. Die eine Frage und die andere Frage, Sie haben so schön dargestellt, dass es die 4 Typen gibt, eben Mutter, Tochter, Schwester und Ehefrau, stimmt, die vierte noch. Deswegen auch meine Frage, was ist eigentlich mit der Frau, die sich von der Familie losgesagt hat, die sich vom Ehemann losgesagt hat? und vielleicht auch keine Kinder hat, was ist sie dann in der Gesellschaft? Ist sie Schwester. Und wenn sie sich von der Familie losgesagt hat? Ja, bleibt Schwester. Bleibt Schwester. Okay, die Frage wegen weil die Leute hier auch zuhören möchten im Internet. Die haben auch ein Recht. Übrigens es hören uns auch Leute aus Kanada, aus USA und sowas. Wir sind weltbekannt geworden. Schauen Sie mal, ich sage Ihnen etwas erstmal. Wo sind die Frauen, die über diese Themen sprechen? Ich sage Ihnen nur etwas, damit Sie bitte verstehen. Verstehen Sie uns. Es gibt bestimmte Themen, die brauchen kompetente Leute, damit sie über diese Themen erklären können. Nicht jedes Thema an der Religion kann sozusagen jede Person erklären. Und im Islam haben wir diese Sache, dass wir sagen, kompetentes Wissen für kompetente Themen, damit man sozusagen etwas Sachliches erzählen kann. Es gibt bei uns Frauen, die über Islam auch sprechen, und wenn sie zu uns in die Moschee kommen, sie können mit vielen Frauen sitzen und sie können mit ihnen diskutieren. Herzlich willkommen. Es gab auch heute, ich habe das mittlerweile gesehen, ich denke, es gab dort 3 Frauen, die Muslime sind, und hier auch, und denke ich dort auch, es gab ein paar Frauen hier. Aber ich meine, der Vortrag ist für mich, nicht für Sie. Man hat mich eingeladen. Deshalb fragen Sie die Uni, nicht die Frauen. Auf jeden Fall, aber die Frauen, die werden nicht anders erzählen, als was ich erzählt habe. Aber ich sage Ihnen, ich denke aber, es ist besser, dass ein Imam die Frauen verteidigt und über die Rechte der Frauen spricht und für die Rechte der Frauen predigt. Es ist stärker auch und sachlicher in diesem Zusammenhang als eine Frau. Weil wenn eine Frau spricht, dann wird man sagen, ja, die ist eine Frau, die will ihre, sozusagen ihre Stellung und ihre Rechte haben. Aber dass ein Mann sagt, diese Frau bekommt diese Rechte und sie sollte, man sollte sie anders behandeln, das ist, ich finde das stärker in diesem Zusammenhang. Aber warum nicht? Ich meine, wenn man sowas organisieren könnte, dann kommen Sie zu uns. Herzlich willkommen bei uns in Leipzig. Sie werden auch so viele Frauen übrigens bei uns in Leipzig, es gibt pro Woche im Durchschnitt pro Woche, wir haben 3 bis 5 Personen, die den Islam annehmen. Und die meisten sind Frauen. Und diese Frauen können von ihren Geschichten erzählen und sie können auch ihnen besser als, vielleicht in bestimmten Themen besser als ich erzählen. Aber so war die Einladung. Da können wir nicht wieder. Ja. Sie sagten vorhin, alle Muslime sind eine riesengroße Familie. Meine Frage, ich möchte überspitzt formulieren, gibt es einen besseren Muslim und einen schlechteren? Weil, wenn ich die Medien verfolge, eine Woche gerade im Irak, jetzt natürlich auch in Pakistan, eine Woche heißt ein politischer Selbstmordattentäter jagt sich in einer schädlichen Trauergesellschaft oder sonst wo in die Luft 150 Tote. Die eine Woche später genau umgedreht, ein Schiit in einer sündlichen Feier oder sonst, was sind da die Gründe? Ich hatte wie gesagt, überspitzt gesagt, einen besseren oder schlechteren Muslim, weil beide sagen, jawohl, wir haben das Richtige gemacht. Ja. Gibt es besseren Muslim oder schlechteren Muslim im Islam, nach dem islamischen Verständnis? Ja, es gibt besseren Muslim und schlechteren Muslim. Und es gibt auch besseren Professor und schlechteren Professor. Und es gibt auch schlechteren Arzt und besseren Arzt. Und es gibt auch ein schlechter Christ und ein guter Christ. Nicht alle Christen sind gut, nicht alle Juden sind gut, gefährlich. Ja, nicht alle, meine ich, sind gut. Es gibt in jeder Nation, in jedem Land. Und ich habe das immer gelernt, das war schön. Wir haben von unserer Deutschlehrerin am Anfang, als wir nach Deutschland kamen, dann haben wir dort als Studenten, die Sprache gelernt haben, da hat man uns beigebracht ein Sprichwort, da sagt man, nicht alle Finger sind gleich. Da hat man uns diese Bewegung immer gemacht, nicht alle Finger sind gleich. Und auch unter Muslimen gibt es verschiedene Leute und nicht alle sind gleich. Aber im Islam, wer ist gut und wer ist schlecht, schauen Sie mal, Allah sagt im Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste von euch ist bei Gott oder bei Allah der Gottesfürchtigste im Islam. Wer mehr Wissen hat und besser praktiziert und guten Charakter, gutes Benehmen zeigt, dann ist besser. Zum Beispiel eine Person. Aber wer entscheidet das? Das entscheidet Gott nicht mehr, weil man nicht weiß, was die Leute im Herzen tragen. Denn es kann sich verbinden Seele mit Herzen, mit Körper und Taten, Handlungen. Also alles ist ein gesamtes, sage ich jetzt, wir sind eine gesamte Erscheinung. Ob man körperlich was macht oder Seele. Und wenn das Herz gut ist und die Taten gut sind, dann ist dieser Mensch auch gut. Aber wenn das Herz schlecht ist und die Taten schlecht sind, dann ist dieser Mensch schlecht. Aber wir können die Herzen und das Innerliche nicht beurteilen. Wir beurteilen das Äußerliche. Das heißt, wenn eine Person die Religion praktiziert, gut macht, versucht gut zu sagen, dann sagen wir, diese Person ist gut. Wenn diese Person Sünden begeht, Schlechtes macht, dann sagen wir, diese Person schlecht, ist schlecht. Aber Allah entscheidet am Ende, wer gut war, wer schlecht war. Mit Schiiten, Sunniten, mit diesen Gruppierungen, erstmal im Islam gibt es, damit Sie wissen bitte, im Islam gibt es viele Gruppierungen, die sind nicht nur Schiiten oder andere. Und das haben wir von unseren, sage ich jetzt, Vorfahren, Glaubensvorfahren, wir haben das von den Juden, von den Christen gelernt, aber wir sind immer Weltmeister in diesem Zusammenhang. Der Prophet sagte uns, die Juden haben ihre Religion in 71 Gruppierungen gespalten. 70 gehen in die Hölle, eine kommt ins Paradies. Die Christen haben ihre Religion in 72 Gruppierungen gespalten. 71 gehen in die Hölle, eine ins Paradies. Die Muslime werden ihre Religion in 73 Gruppierungen spalten. Wir sind Weltmeister. Dann 72 gehen in die Hölle und eine ins Paradies. Aber was bedeutet das? Sind das keine Christen oder keine Juden und keine Muslime? Nein. Die sind Juden, Muslime, Christen, aber sie haben falsche Wege genommen. Und die Entscheidung liegt bei Allah, nicht bei uns Menschen. Und deshalb, ich bedauere nur, dass man so unvernünftig wird, so von Hass getrieben wird, so, sage ich jetzt, unmenschlich wird, dass man in eine, sozusagen in ein Gebetshaus, ob das eine Kirche wäre, ob das ein Synagoge wäre, ob das eine Moschee ist, dass man dahin geht und dass man selber eine Sünde begeht, indem man sich in der Luft sprengt, weil Selbstmord im Islam verboten ist, und dann auch Menschen, die unschuldig sind, mit in den Tod zieht. Das finde ich natürlich unmöglich, aber was können wir machen? Wissen Sie, das ist in der Geschichte so. Ich meine, könnte man damals jetzt Stalin oder Hitler oder ich weiß nicht, die anderen, die da, könnte man diese Leute damals stoppen? Die waren von Macht besessen, die wollten bestimmtes tun. Uns gibt auch solche Leute. Ich sage nur, möge Allah diese Leute recht leiten. Und wir machen für diese Leute Bittgebet. Vielleicht Allah nimmt von uns an. Deshalb sage ich nochmal, das ist ein Phänomen. Und Sie haben recht. Und ich finde auch, das ist gut. Ich finde es gut, dass wir über solche Themen auch sprechen. Und dass wir Muslime untereinander über solche Themen sprechen, auch mit anderen, mit Nicht-Muslimen, weil sie das Recht auch haben, dass sie wissen, wie wir Muslime, die mit ihnen reden, denken. Nicht, dass jemand sagt, ja, nicht, dass der Imam jetzt in der Tasche eine Bombe trägt. Ja, und das haben wir gehört schon. Das haben wir schon gehört auf der Straße. Man ruft uns an, Mörder, oder man ruft uns, und da sagt man, ja, ihr seid Mörder, ihr seid so und so und so und so. Aber da muss man Geduld zeigen und nochmal nicht alle Finger. Sind klar? Bitte schön. Ja, ich habe mehrere Fragen, wollen Sie lieber nacheinander haben oder wollen Sie erst einmal beantworten und dann die nächste? Eins nach dem anderen. Okay. Also die erste Frage wäre, warum sind Sie überhaupt Muslim? Ganz persönlich. Warum bin ich Muslim? Ganz persönlich. Weil ich Islam liebe. Und weil ich mich für den Islam entschieden habe und weil ich auch, ich sage Ihnen nur etwas, und das aus Nähkasten sozusagen, jetzt sage ich Ihnen ein paar Sachen. Ich hab mich selber sozusagen für die Religion entschieden, dass ich den Islam praktiziere und dass ich den Islam lerne. Okay, in meiner Familie sind Muslime, aber in unserer Zeit, als wir kleine Kinder waren, wir dürften nur bis bestimmte Zeit in die Moscheen gehen und dann war das sehr schwer, in die Moschee zu gehen. Wären sie in die Moschee gegangen, wären ihre Familienmitglieder alle festgenommen und dann war das sehr schlimm für mich. Ich habe das mit Augen gesehen damals, als Städte bei uns bombardiert waren mit Flugzeugen, als kleines Kind habe ich das mit Augen gesehen. Aber die Sache ist so, ich habe mich dann selber für diesen Weg entschieden, dass ich den Islam praktiziere und ich habe Bibel oder Evangelium, Tora gelesen, ich habe das ein paar Mal gelesen, ich habe verschiedene Bücher, Philosophie und andere, übrigens, ich habe sehr viele Bücher auch aus der internationalen Literatur gelesen und ich könnte viele Sachen über Deutschland, über andere Länder auch, als ich noch kleines Kind sozusagen 10, 11 Jahre war, weil ich immer gelesen habe, sowieso meine Prädikate in der Schule, die waren immer ausgezeichnet. Und deshalb, nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, Sie fragen mich persönlich, ich antworte persönlich. Nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, dann habe ich mich im Islam gefunden. Ich habe das als eine sachliche Religion empfunden. Ich habe das als eine sozusagen Religion, die meine wissenschaftliche, sage ich jetzt, Ansprüche befriedigt. Weil ich gelesen habe zum Beispiel im Koran, wie der Mensch entwickelt ist. Sozusagen, wie das in embryonalen Phase war. Der Mensch kam aus Samentropfen, dann Blutklumpen, dann Fleischklumpen, dann hat Allah das zu Knochen gemacht und dann wurden die Knochen mit Fleisch bekleidet. Wissen Sie, als ich das gelesen habe, ich habe drei Nächte nicht geschlafen. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen, die ganze Zeit nur überlege ich mir, wie könnte ein Analphabet, der vor 1400 Jahren lebte, der war in der Wüste. Wie könnte er sowas uns erzählen? Und das steht im Koran. Das ist nicht neu, das ist seit 1400 Jahren. Der erzählt genau etwas, was die Mediziner erst in den 70er Jahren entdeckt haben. Da war ich fasziniert. Das ist eine Faszination. Erstens. Zweitens, ich bin ein logischer Mensch und sachlicher, sage ich. Ich habe gelesen, die Muslime glauben an Christentum und an Judentum. Und die Muslime bestätigen Jesus und Moses. Und die Muslime sagen, diese Leute, die sind unsere Vorfahren und wir nennen sie Leute der Schrift. Und ich habe mit Christen und mit Juden auch gelebt und ich habe mit ihnen kein Problem. Und dann habe ich das so gesehen, es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine Reihenfolge, wie sie jetzt an der Uni. Sie lernen im ersten Semester, dann zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten ist Bachelor geworden. Ja? No, das war früher besser mit Diplom. Aber dann habe ich das so gesehen. Ich meine, wir könnten sagen, Judentum war Bachelor, Christentum war Master und wir sind Doktor. Deshalb war ich nicht für den Islam. Und haben Sie eine Heilsgewissheit? Weil Sie hatten ja erzählt, dass Sie, also am Ende sind die Werte. Und Sie wissen quasi gar nicht, dass Sie am Ende bei Ihnen rauskommen, ob Sie ins Paradies kommen oder nicht. Das ist für eine Frage übrigens, das finde ich auch sehr schöne Frage. Haben Sie Gewissheit, ob Sie ins Paradies gehen oder in die Hölle? Natürlich nicht. Es kann sein, sind Sie Muslim? Nein, ich bin Christ. Okay. Es kann sein, nur die Frage, damit ich Ihnen erzähle, warum ich die Frage stelle. Es kann sein, dass Sie in zwei Jahren der beste Muslim aller Zeiten werden und ich bin der schlimmste Atheist. Auch wenn es gäbe, natürlich. Auf jeden Fall, das ist die Sache. Ich habe keine Gewissheit. Und ich weiß nicht, ob ich ins Paradies komme oder in die Hölle. Aber ich versuche in diesem Leben, das Gute zu tun und das Schlechte zu verlassen. Und ich verlange von Gott, dass er mir Barmherzigkeit schenkt und dass er mir ein schönes Leben gibt und dass ich dann am Ende ins Paradies komme. Aber keiner hat Garantie und das hat übrigens Jesus selber gesagt und das hat Moses selber gesagt und das ist auch, das hat unser Prophet gesagt. Das stimmt eigentlich nicht ganz, aber haben Sie... Doch, das stimmt ganz, ich kenne das auswendig. Haben Sie die Bibel gelesen oder haben Sie nur die Abschnitte von Jesus im Koran gelesen? Ich habe die Bibel gelesen und ich kenne Teile von der Bibel, die Ihre Priester nicht kennen. Jesus beschreibt selber, wer nicht glaubt, kommt zum Vater. Und wenn er an ihn nicht glaubt? Bitte schön. Ich weiß nur die Stellung der Frau im Islam. Ich finde, Katharina, Katharina. Okay, Katharina. Sie haben. Haben Sie noch eine Frage? Dann stellen Sie mir ein paar Leute, wo wir gerne noch einen Schatz geben. Ja, genau. Also, ich wollte nur sagen, also aus der Sicht vom Christentum tun Sie einer ein bisschen leid, weil die Christen, die haben ja quasi die Gewissheit, dass sie vielleicht schon von Gott aus Gnade und aus Liebe und haben eine lebendige Beziehung mit Jesus. Währenddessen die nicht wissen, woran sie sind, was am Ende rauskommt. Und was ja das Menschliche ist, dass sie durch Werke versuchen, recht zu werden, was sehr dreimännlich und möglich ist. Okay, das ist auch eine gute Frage. Nur kein Problem, das hat mit der Frau, mit der Stellung der Frau auch zu tun. Schauen Sie mal, ich sage Ihnen nur zwei Sätze, damit ich nicht lange mache. Sie sagen, ein Christ weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist und gerecht ist, weil er an Jesus glaubt und er wird ins Paradies, in den Himmel kommen, aber ein Muslim weiß das nicht. Ich denke nicht, dass Jesus akzeptieren wird, dass ein Kinderschänder und Kindermörder und ein Terrorist ins Paradies kommt, nur weil er an Jesus glaubt. Bitte nicht. Wir haben uns vorhin mal. Es gibt keinen. Gut, Sie haben uns vorhin mal ein bisschen eingeführt in die Zeiten, wo die Frau auch eine gewisse Rolle spielte bei der Ausbildung von Kindern, Lehrer, als Lehrerin, denke ich, sollte man natürlich mal fragen, wie viele Imama gibt es denn? Ha, sehr schöne Frage. Oh, nicht provokant, ja. Okay, wie viele Imaminnen gibt es? Nicht Imama. Imama bedeutet eher ein Turban. Imama. Ja, auf jeden Fall. Imama. Auf jeden Fall, schauen Sie mal. Imam ist eine Stelle. Imam hat verschiedene Bedeutungen. Imam ist erstmal der Führer und Oberhaupt der Muslime. Das wird sozusagen wie Präsident. Imam ist der Vorbeter und Imam ist der Gelehrte, der so viel Wissen hat. Das sind drei Bedeutungen für Imam. Und Imam ist überhaupt sozusagen derjenige, der zeigt, der den Weg zeigt. Es gibt bestimmt Imaminnen in der Religion bezüglich Wissen. Also es gibt Frauen, die so viel Wissen haben, dass man sie auch Imaminnen nennt, wie zum Beispiel Aisha. Aber dieses Wort benutzt man eigentlich nicht für Frauen. Es gibt im Arabischen nicht Imamin. Ja? Dieses Wort gibt es nicht auf Arabisch. Also weiblicher Form ist nicht, das ist das Gleiche, was sagen Sie, Fachmann, was ist Plural von Fachmann? Fachleute. Gibt es Plural Fachfrauen? Neudeutsch ist es. Ja, Sie hatten anfangs gesagt, dass es Ihr Ziel ist, eine sachliche und auch wissenschaftliche Diskussion zu führen. In dem Zusammenhang meine Frage, wir haben ja eine breite Fülle von Aspekten angesprochen, soziologische, historische, kulturelle und so weiter. Ich bin überrascht, dass Sie ohne jegliche Quellen, Belege ausgekommen sind. Ich habe eine Reihe von Einschätzungen, vielleicht Meinungen, Überzeugungen gehört. Mich würde interessieren, inwiefern fundieren Sie Ihre Herangehensweise wissenschaftlich? Also wenn Sie zum Beispiel behaupten, in religiösen Familien werden die Frauen besser behandelt als in den nicht-religiösen, was ist da Ihr wissenschaftliches Vorgehen? Inwiefern ist das alles wissenschaftlich fundiert, was Sie hier sagen? Sehr gute Frage. Die Frage ist, ich danke Ihnen auch, dass Sie das sagen. Erstmal, schauen Sie mal, wenn ich jetzt angefangen hätte, von Anfang an, jedes Wort, was ich gesagt habe, zu belegen durch Beweise, ich bin fähig dafür und ich kann Ihnen für jedes Wort, was ich gesagt habe, Belege geben. Ich bin davon überzeugt, aber in so einer kurzen Zeit kann man nicht alles sozusagen packen, obwohl ich versucht habe, sozusagen wenig zu reden und viel zu erzählen. Aber die andere Sache, wie kann ich das mir belegen oder wie kann ich es belegen? Wir haben Statistiken und wir haben auch heute in Deutschland eine Statistik, die belegt, dass in den Familien, die den Islam praktizieren, es gibt Harmonie zwischen Frau und Mann und es gibt dort in diesen Familien keine Gewaltanwendungen. Es gibt Statistiken hier. Zweitens, ich sage Ihnen, warum ich das belegen kann. ein Mann, der an Gott glaubt, der an Allah, der einzige Gott Allah glaubt, ein Mann, der dem Propheten folgt, dann versucht er, das zu praktizieren, was er vom Islam gelernt hat, wie er zu seiner Frau sein sollte. Das heißt nicht aber, dass wir von 100% sprechen. Ich habe gesagt, die meisten. Und die meisten könnte 51% heißen. Okay, das wurde hier in Deutschland durchgeführt. Das wurde in Deutschland hier durchgeführt. Sie können auf der Webseite von Familien und Familienministerium gehen und das anschauen über Muslime. Und es gibt auch Studien, die wurden an der Universität von Kairo, und es gibt eine Studie, die wurde in Riyadh durchgeführt, und die sind da, und da kann man das belegen. Können Sie Arabisch? Ja, das ist die Sache, weil das Interesse ist hier, stell dir mal, das Problem ist bei uns Muslimen hier in Deutschland, wenn wir Umfragen machen und anfangen, die Leute zu fragen, dann gibt es ein bisschen sozusagen Skepsis. Warum? Weil eine Gruppe in Hamburg, die haben so eine Studie gemacht, und die haben, das war natürlich miserabel, weil sie unfair waren und weil sie nicht sachlich waren. Deshalb auch gibt es das Problem hier. Aber wir haben diese Statistiken, und übrigens bei uns in Sachsen hat man uns von der Ausländerbeauftragten der sächsischen Regierung Briefe geschickt, die Vereine, die mit Muslimen zu tun haben, mit Ausländern, dass wir belegen, ob wir in Familien Gewalt haben. Und da hat man uns gesagt, dass wir angeben, wie viele Leute wir beraten haben. Ja? Und das war sehr wenig. Das war sehr wenig. Und es gibt eine Studie, ich habe Ihnen gesagt, auf der Seite, Sie gehen auf der Seite von Familienministerium, und dann finden Sie das, schreiben Sie Familiengewalt, aber überraschen Sie sich, Sie werden überrascht übrigens, es gibt manche Ergebnisse für die Frauen hier in Deutschland, die sind nicht so erfreulich. Bitte. Okay, ich muss sagen, wegen der Zeit, machen wir noch 5 Fragen, ist okay? Ja, ist okay? Wie Sie wollen, Sie sind ja das Thema und Sie entscheiden. Okay, sagen, wir lassen noch 5 Fragen zu, dann würde ich so ganz langsam zum Ende kommen. Ja? Wer der nächste ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Sie hatten das Mikro, Sie machen das nochmal. Ja? Und, ach ja, natürlich, Sie hatten ganz vergessen. Okay, fangen wir oben an, dann, ja? Bitte. Sie hatten vorhin gesagt, Ehrenmorde seien im Islam verboten. Da bezogen Sie sich, glaube ich, auf solche Sachen wie Unzucht, etc. Also wahrscheinlich auch außereheliche Geschlechtsverkehr. Wie kann es dann sein, dass durch Scharia-Gerichte in einigen islamischen Ländern junge Frauen, die vergewaltigt wurden, zum Tode verurteilt werden? Wie kann es, nochmal bitte? Wie kann es dann sein, dass durch Scharia-Gerichte in einigen islamischen Ländern Frauen zum Tode verurteilt werden? Wenn Scharia-Gerichte vergewaltige Frauen zu Tode verurteilen, dann machen diese Scharia-Gerichte einen großen Fehler, die nicht vom Islam ist, und diese Scharia-Gerichte, die sind für mich keine Gerichte. Ja? Meine Antwort war klar? Okay, sehr schön. Das geht nicht. Eine Frau, die Opfer ist, wird verurteilt. Was ist das für Ungerechtigkeit? Und wer hat Ihnen sowas erzählt? Ich weiß nicht. Das kam natürlich aus dem Fernsehen. Das ja. Schauen Sie mal, wenn Sie das durch Fernsehen bekommen haben, dann gute Nacht. Nicht für Sie. Sie wissen, dass die Medien... Also, das wird das gleich gesendet, so etwas. Das geht niemals, dass eine Person, die Opfer ist, verurteilt wird, und dann diese Frau, diese arme Frau, die wurde vergewaltigt, man hat ihr Leben kaputt gemacht und zerstört, und dann wird sie verurteilt, es gibt sowas nicht. Ja, meine Frage war eigentlich, ob muslimische Frauen gleichgestellt sind mit nicht-muslimischen Frauen. Ja, wie? Frau ist Frau. Natürlich, aber wenn ich jetzt einem Muslim begegne, ja. Sieht der mich genauso an wie eine muslimische Frau? Der sieht sie beide nicht an. war nicht, ja, das ist schön, dass ich gefragt habe. Übrigens, ich sage Ihnen etwas. Manche Frauen, die kritisieren uns als Muslime, die sagen ja, wenn sie mit uns reden, dann gucken sie immer, sie gucken uns nicht an. Sie gucken immer zum Boden. Warum? Die denken, dass wir jetzt sozusagen die Frauen jetzt vielleicht diskriminieren oder nicht wert. Nein, das gehört bei uns zu Schamgefühlen. Wir schämen uns und deshalb als Respekt vor dieser Frau, wir gucken sie nicht an. Aber wenn ein Mann ist, dann gucke ich ihn in Augen und kein Problem. Aber bei Frauen, es gibt bei uns, weil Allah sagt uns im Koran, dass wir, unsere Blicke senken sollten. Dass wir unsere Blicke senken sollten und das gilt für Männer und Frauen. Aber Frau ist eine Frau, ob die jetzt Muslime ist oder nicht Muslime, aber natürlich eine muslimische Frau für einen Muslim hat andere Regeln als eine nicht muslimische Frau. Ja? Es gibt Regeln in der Religion, die sind anders, aber von Menschen her, vom Prinzip her, alles ist das gleiche. Ja, vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss, vielleicht gar keine Frage. Also mir scheint es doch eher so zu sein, dass diese ganzen Probleme, die vielleicht religiös auftauchen, wohl doch eher menschlicher Natur sind und dass das vielleicht am Ende gar nichts mit der Religion zu tun hat. Ja, also das ist jetzt für mich einfach so rübergekommen, dass wir alle irgendwo in Gesellschaften leben, die auch hier Probleme haben. Ja. Und ich bin selbst auch evangelischer Christ. Ja, und es ist eben auch so, dass sich hier keineswegs die Bevölkerung so verhält, wie es eigentlich unsere Religion dafür für gut hält. Ja. Also, und das kann vielleicht auch zu Ihrer Verteidigung von meiner Seite her. Also deswegen denke ich, dass die ganzen Probleme einfach menschlich sind und dass da die Religion man nicht als Überbau, als philosophischen Überbau da vorstellen braucht. Ich danke Ihnen für diese Meinung. Ich danke Ihnen für diese Meinung und ich finde das auch so, dass eigentlich Leute, die an einem einzelnen Gott glauben, die sollten zusammenhalten, dass sie etwas Gutes für die Menschheit schaffen und das predige ich auch. Das bedeutet auch Moslems, Christen, Juden oder Nicht-Moslem, Nicht-Christen, Nicht-Juden, dass die Menschen in diesem Land zusammenhalten, um das Gute zu schaffen. Aber ich danke Ihnen für diese schöne Meinung. Ja, ich habe vielleicht noch mal zwei Fragen, die Frauen betreffen würden. Und zwar einmal die Stellung der geschiedenen islamischen Frau in der islamischen Welt. Stellung? Der geschiedenen. Ja, geschiedenen. Ja. Und mich würde noch mal ganz sehr interessieren, was ist, wenn eine muslimische Frau sich einen Christen, einen Juden oder einen Atheisten als Ehemann wünschen würde? Die erste Frage, die Stellung der geschiedenen Frau. Eine geschiedene Frau im Islam genießt die vollen Rechte einer normalen, ganz normalen Frau, sondern wenn diese geschiedene Frau Kinder hat und ein Mann heiratet diese Frau und der sozusagen, der kümmert sich um diese Kinder, der Prophet sagte, wer so ein Kind, wenn zum Beispiel der Vater, wenn die Frau verwitwet ist oder geschieden ist und man kümmert sich um diese Kinder, die diese Frau hat und um diese Frau, dann kommt man dadurch, weil das gute Tat ist, da könnte man dadurch ins Paradies kommen. Deshalb eine geschiedene Frau kann bei uns heiraten, ganz normale Frau, weil sie geschieden ist, das heißt nicht, dass es das Leben für sie zu Ende geworden ist. Aber in manchen Traditionen eine geschiedene Frau sozusagen ist nicht so gut. Das stimmt, ja, das wissen wir auch in manchen Ländern, wenn die Frau geschieden ist, dann wird sie als schlechte Frau angeschaut. Aber nach islamischen Verständnissen und die meisten Muslime eigentlich, die haben damit kein Problem, wenn eine Frau geschieden ist. Scheidung im Islam ist erlaubt. Wenn zwei Leute sich nicht verständigen können, dann gibt es auch einen Ausweg, das heißt die Scheidung. Das sollte nicht nur bei Ehebruch sein. Das zweite ist, wenn eine Frau, ein Ehemann, Christ oder Jude oder Atheist, wenn es Atheisten gäbe, weil für mich jeder glaubt, Und der Atheist auch glaubt, dass er nicht glauben will. Das ist alles. Auf jeden Fall, die Sache ist so, wollen Sie eine ehrliche Antwort oder diplomatische? Ehrliche. Das ist nicht politische Antwort. Ja, nicht politische Antwort. Weil Politik, die macht unter dem Tisch, über dem Tisch, rechts, links. Schauen Sie mal, bei uns im Islam, eine muslimische Frau darf nur einen muslimischen Mann heiraten. Wenn sie einen anderen Mann heiratet, der nicht Muslim ist, dann macht sie eine Sünde nach der Religion. Aber was die Leute machen hier, jeder ist sozusagen frei für sich selbst, das zu entscheiden, was er tut. Wir als Muslime hier, wir sind weder Richter, noch können wir sozusagen etwas verhindern oder bestrafen oder sowas, das ist nicht in unserer sozusagen Hand oder in unserem Bereich. Und ein muslimischer Mann, ein Muslim, darf eine Juden, eine Christin oder eine Muslime heiraten. Wenn sie was anderes ist, dann nicht. Aber bei Juden und Christinnen auch müssen bestimmte, sage ich jetzt, Bedingungen vorliegen. Und wenn diese Bedingungen nicht vorliegen, dann darf er nicht. So sagt die Religion in diesem Zusammenhang. Aber was die Leute daraus machen, ich meine, jeder hat seine Meinung und jeder macht, was er für richtig hält. Aber am Ende werden wir vor Allah stehen und Allah entscheidet. Wie gesagt. Ich habe mal gehört, dass man, wenn man Muslim ist, wenn es um eine muslimische Sache geht, dass man da ungläubig auch lügen darf. Stimmt das? Und eine zweite Frage hätte ich gerne beantwortet. Wenn es mir jetzt so vorkommt, dass Sie im Prinzip nur irgendwas daherreden und ich sage, ich will als Muslim aus Ihrem Verein austreten. Habe ich da größere Schwierigkeiten oder kann ich das einfach so machen? Ja, okay. Ich danke Ihnen für diese Frage. Sie haben gefragt, ob ein Moslem Ungläubige belügen darf. Wenn es um den Vorteil der muslimischen Sache geht. Wenn das um den Vorteil der muslimischen Sache geht. Ja. Das ist Megafili-Methode. Ziel, Zweck heiligt Mittel. Oder Mittel heiligt Zweck. So etwas haben wir in Religion nicht. Lügen ist verboten. Ob das mit Ihnen ist, als Moslem oder nicht Moslem. Und man darf nicht lügen, denn es darf, man muss die Wahrheit sagen. Man darf aber manchmal etwas sagen, was nicht unbedingt der Wahrheit sozusagen klar ist. Angenommen. Nein. Wenn Ihre Frau Sie fragt, wer ist schöner, ich oder Heidi Klum, was sagen Sie? Das ist kein Lügen in diesem Zusammenhang. Was ich gemacht habe, schauen Sie mal, ich lüge nicht erstmal. Und ich finde das nicht gut, dass man mir so einen Vorwurf macht. Wir dürfen auch als Spaß akzeptieren, nicht? Ich lüge nicht, weder als Spaß noch als wahres Wort. Dann haben Sie Ungläubige. Wer sind Ungläubige eigentlich? Sind die Christen Ungläubige? Sind die Juden Ungläubige? Für mein Verständnis der Religion, nein. Christen und Juden sind Gläubige. Aber ihre Glaube ist anders als unser Glaube. Und wir können hier diskutieren, wer richtig vielleicht vom Glauben erzählt. Weil zum Beispiel, wenn die Christen sagen, Sohn Gottes, wir sagen, nein, kein Sohn Gottes. Oder die Juden sagen, Azra, Sohn Gottes, wir sagen nicht. Dann können wir untereinander diskutieren, wer den richtigen Glauben hat. Aber bei uns im Islam, Glaube muss auf Basis des Wissens sein und des Beweises. Und das ist vielleicht ein Problem, wenn wir über Glauben sprechen. Man sagt hier allgemein, man glaubt, wenn man kein Wissen hat. Aber bei uns im Islam, man kann nur glauben, wenn man Wissen hat und wenn man Beweis hat. Und das ist der Unterschied. Deshalb, wenn Sie nicht Muslim sind oder Muslim, ich darf niemals lügen, weil wenn ich lüge, dann mache ich nicht das mit Ihnen. Es gibt jemanden, der größer als Sie und ich ist, Es gibt jemanden, der mächtiger als sie und ich ist. Es gibt jemanden, der wissender als sie und ist und ich ist. Das ist Allah, der einzige Gott, und der sieht mich. Und jedes Wort, was ich sage, das wird sozusagen geschrieben. Und am nächsten Tag, wenn ich gelogen habe, Allah sagt im Koran, قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. Er sagt, das bedeutet, قُتِلَ hier bedeutet nicht töten, sondern das bedeutet, wehe denjenigen, die lügen. Und der Prophet sagte, wehe demjenigen, wehe demjenigen, wehe demjenigen, der auch als Spaß lügt. Wir dürfen im Islam nicht auch als Spaß lügen. Also wenn ich jetzt mit Ihnen Spaß mache und sage, passen Sie auf, die Decke fällt auf Ihren Kopf, da habe ich eine Sünde drin. Ja, das ist erstens. Zweitens, wenn Sie aus meinem Verein austreten möchten, bitte schön, Sie können das machen und dann bekommen Sie auch vielleicht Ihren Mitgliedsbeitrag zurück. Sie meinen was anderes, Sie meinen was anderes. Sie meinen was anderes. Sie haben nach Verein gefragt. Sie meinen, wenn man den Islam verlässt, was passiert mit Ihnen? Das meinen Sie. Aber nicht meinen Verein. Der Islam ist nicht mein Verein. Mein Verein heißt Islamische Gemeinde in Sachsen. Okay, auf jeden Fall, es sei ein Ritter. Wenn jemand den Islam verlässt, dann ist das ein anderes Thema, als was Sie mich jetzt fragen. Weil wir hier in Deutschland leben und wir hier in Deutschland, wir haben weder sozusagen ein islamisches System, noch der Imam Dabar ist für Sie ein Richter, der entscheidet, was mit einer Person so passiert. Und deshalb bitte, ich wollte von Anfang das sagen auch und ich sage das nochmal, bitte lasst uns immer in diesem Bereich sprechen, was wir miteinander haben. Ich kann auch sozusagen bestimmte Fragen provozieren, was in anderen Ländern passiert. Aber wir bleiben hier in Deutschland. Wir sind Muslime hier in Deutschland. Wir haben hier Probleme in Deutschland. Sie sind kein Muslim und Sie haben mit uns zu tun, wir haben mit Ihnen zu tun. Wie können wir unsere Probleme lösen? Wie können wir miteinander im Frieden leben? Wie können wir verbeugen, dass nicht ein Verrückter hier in Deutschland was macht, dass unsere Beziehung sozusagen schlechter wird? Und deshalb, wenn man für Toleranz und Barmherzigkeit predigt, dann sollte man sich auch auf diesem Weg, oder da sollte man dem Ziel treu bleiben, dass wir... Nein. Ich weiß Ihre Frage nicht, ich habe Ihre Frage geantwortet. Ich bin kein Richter, ich bin kein Richter hier und ich bin hier kein islamisches Gericht und ich bin nicht in einem islamischen Land, dass ich diese Sache beantworte, die sozusagen, wie jeder hier, wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich habe den Islam angenommen und ich will kein Muslim werden, was soll ich denn tun? Soll ich ihn nehmen und sagen, entweder Muslim oder du wirst geschlachtet? Das wollen Sie von mir hören. Ich meine, die Sache ist klar. Ich sage Ihnen nur, warum ich bedauere deine Entscheidung, aber mehr kann ich nicht tun. Weil wir weder in einem islamischen Land sind, noch in islamischen Scharia, noch in solchen Sachen. Deshalb bitte, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden verantwortlich mache für etwas, was man nicht gemacht hat. Und das ist die Sache. Deshalb, ich denke, das war die letzte Frage. Oder nicht? Bitte schön. Ja, hallo. Erst einmal eine Anmerkung. Ich finde es sehr schade, dass ich mir heute teilweise eher wie in einer Kirche vorkam, nicht wie an einer Universität. Das nur dazu. Und dann meine Frage. Wir haben uns heute viel berichtet. Sie haben uns erzählt, wie der Mann seine Ruhe bei der Frau findet. Sie haben uns berichtet, wie die, welche Regeln Frauen haben. Sie haben uns berichtet, dass die Frau, dass der Mann sich dadurch definiert, wie er seine Frau behandelt, ob er sie gut oder schlecht behandelt. Und Sie haben uns von den vier Arten der Frauen berichtet. Meine Frage nun, wo ist Mann und Frau gleichberechtigt? Wo sind da beide Menschen? Wenn Sie immer noch wieder bloß darauf kommen, dass Männer sich über ihre Frauen oder wie sie Frauen behandeln, definieren. Danke Ihnen. Erstmal, dass wir in einer Kirche sind, ich weiß nicht, ob das Kritik an mich ist oder an anderen. Auf jeden Fall, wenn Sie auch mich kritisieren, kein Problem. Für Kritik bin ich offen. Aber schauen Sie mal, das Thema ist auch mit der Religion verbunden. Wir können das nicht sozusagen von der Religion trennen. Und deshalb gibt es bestimmte religiöse Ansätze, die man hier verwenden sollte. Deshalb auch zum Teil, wenn wir ein bisschen kirchlich machen hier oder moscheemäßig machen, ist kein Problem, da hat man was Neues gelernt, wie in einer Kirche ist oder in einer Moschee. Zweitens, wo sind die Männer und Frauen gleichberechtigt? In der Religion sind die Männer und Frauen gleichberechtigt. Das bedeutet, die Frau betet, der Mann betet. Gleich, das gleich, das gleich. Die Frau fastet, der Mann fastet, das gleiche. Der Mann hat Rechte, zum Beispiel hat das Recht, Vermögen zu haben, die Frau hat das Recht, Vermögen zu haben. Der Mann hat das Recht, Scheidung zu machen, die Frau hat das Recht, Scheidung zu verlangen. Der Mann hat das Recht, sozusagen Kinder zu bekommen, die Frau hat das Recht, Kinder zu bekommen. Ich weiß, alles was in der Religion, aber es gibt spezifische Sachen, dann gibt es hier, ich nenne das nicht keine Gleichberechtigung, sondern ich nenne das eine spezifische Handlung für Männer, weil die Männer anders sind als die Frauen und das können wir nicht bestreiten, und spezifische Handlungen für die Frauen. Und ich finde, dass meistens die Frau in diesem Zusammenhang, für sie gibt es Erleichterung. Ich sage Ihnen etwas. Der Mann hat ungefähr 40 Pflichten gegenüber der Frau, die sind mehr als die Frau. Die Frau hat 4 Pflichten. Nein, nicht weil sie schwächer Geschlecht ist. Ich denke, schauen Sie mal, einer sagte dem anderen, die haben, das war Kampf zwischen zwei Provinzen, einer hat ihm gesagt, ich komme zu dir mit Schwertern, mit Händen von Männern und Herzen von Frauen. Da hat man ihm gesagt, warum sagst du Herzen von Frauen? Da hat er gesagt, ja, weil wenn die Frau liebt, dann liebt sie richtig. Und wenn sie hasst, dann hasst sie auch richtig. Eine Meinung ist das, aber das ist nicht meine. Ich meine, die Frau ist nicht, in manchen Themen ist sie schwächer, das stimmt, aber in manchen Themen ist sie stärker. Das heißt, in der Erziehung der Kinder, meine Meinung, in der Erziehung der Kinder ist die Frau die stärkere Person als der Mann. Meine Meinung hierzu, Sie haben eingangs gesagt, Sie wollen nicht verallgemeinern, wir sollen nicht verallgemeinern, wir sollen Ihre Religion respektieren, so wie Sie uns respektieren, aber ich habe heute Abend nicht andernfalls Verallgemeinerungen gehört. Ja, das ist Ihre Meinung, kein Problem. Und ich akzeptiere Ihre Meinung, wenn Sie das sagen. Aber wo ist die Verallgemeinerung, wenn wir sagen, dass die Sache so ist bei uns im Islam, es gibt in bestimmten Themen, dass die Frauen und Männer 100% gleichberechtigt sind. Und in manchen Themen, wo ist die Verallgemeinerung, dass sie unterschiedlich sind? Wo ist die Verallgemeinerung, dass man sagt, die meisten Frauen sind geeigneter für Erziehung der Kinder als die Männer? Wo ist die Verallgemeinerung? Sagen Sie mir bitte. Wo ist deine Verallgemeinerung? Ja. Dass Sie jetzt sagen, dass Frauen besser in der Erziehung sind, ja. Emotional. Die meisten. Ja, dann sagen Sie es doch, da verallgemeinern Sie. Wo ist Verallgemeinerung? Verallgemeinerung heißt, wenn ich sage allgemein. Sie geben den Frauen Eigenschaften und Sie geben den Männern Eigenschaften. Ich sehe hier aber 250 Individuen. Und das ist nämlich Gleichberechtigung. Nee, das ist nicht so. Es tut mir leid, ich finde das nicht so und ich teile das nicht. Weil wir wissen genau, ich kann kein Kind sozusagen, ich kann kein Kind stillen. Sagen Sie meinem Vater, der mich alleine gestillt hat. Aber der hat sie nicht gestillt, der hat mich gekauft. Auf jeden Fall ist es kein Problem, dass Sie eine andere Meinung haben und vergessen Sie etwas nicht bitte. Durch eine Stunde oder zwei Stunden, dann kann ich Ihnen nicht alles auch jetzt erklären, was im Islam ist, weil wenn wir das jetzt spezifisch erklären werden, dann brauchen wir dafür sehr viel Zeit. So, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei unseren Referenten bedanken, Herr Bach, und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die hier an der Diskussion teilgenommen haben, die heute Abend hier waren, die uns diesen Abend erleben konnten. Kommen Sie alle gut nach Hause und ich denke, das wird schon mal möglich sein, weil wieder eine solche Veranstaltung vielleicht wieder geplant. Wir freuen uns drauf, wir haben auch andere Veranstaltungen dieser Art. Sie sind immer herzlich willkommen, mit uns hier am Abend teilzunehmen. Guten nach Hause. Dankeschön. So. So, da ist die Nervensäge wieder. Machen wir schnell die Presse? Oder okay. Ja, wollen wir noch? Okay. Ja. Ist es vielleicht, dass den Gedanken hatte ich so, dass Sie den Islam so interpretieren, wie Sie uns rüberbringen, aber dass ein Großteil der Muslime den Islam anders interpretieren und dass Sie anders danach leben und das für sich anders als richtig ist. Sie sind in ihre Richtung richtig und die anderen werden es anders interpretieren mit Morgenbetrübung, mit etc. Weil wenn jemand von etwas spricht, dann muss er immer nach islamischen Lehren, dann muss er das belegen. Das sind der Such allein Argumente oder Rechtfertigungen für das, was er sagt. Keiner wird sagen, einfach, ich werde etwas in der Luft sprengen und dann wird er sagen, ja, es gibt kein Belege dafür. Der sucht sich Belege und der bringt Belege und der bringt Sachen. Das ist das sozusagen rechtfertigt, was er sagt. Und nach deren Meinung dann eben auch in den Himmel. Nein, nach ihren Meinungen, ja, nach meinen. Nach deren Meinung. Natürlich. Weil wenn er diese Meinung nicht gehabt hätte, dann hätte er das nicht getan. Ja, aber man kann ja nicht global sagen, was ist ihre Meinung, das ist ihre Meinung. Ich werde ja mitbekommen. Als sie den Leuten sagen, zu Google entfangen, als sie den Leuten sozusagen beschreiben, gegeben haben, der das macht und sie sich beteiligt an heiligen Weg, wird in den Himmel kommen. Warum haben die Leute das gemacht? Weil sie gesagt haben, mach ich das, komme ich in den Himmel. So wie auch bei uns Leuten, die verwichtet sind, die denken, dass das das Gleiche ist. Einfach unterschreiben. Brauchst du den Rechner noch? Soll ich Strom ab? Brauchst du den Rechner noch wegen dem Strom? Brauchst du den Rechner noch? Nein, den brauchen wir nicht mehr. Kann ich schon mal? Das kann ich.